Merhabalar. Bir de can. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier zuständige Assistentärztin tätig. Mit Ihnen würde ich gerne das Aufnahmegespräch führen. Bevor wir Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Barbara Sommer. Barbara Sommer. Frau Sommer, können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Sommer, Sommer, so wie die Jahreszeit. Ja. Frau Sommer. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 58 Jahre alt. 58. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 12. Februar 1963 geboren. Okay. Frau Sommer, wie groß sind Sie? Ich bin 1,72 Meter groß. Ja, okay, wie schwer sind Sie? Ich wiege 65 Kilo. 65 Kilogramm schwer. Okay, Frau Sommer, was kann ich für Sie tun? Ich habe so seit ungefähr 2, 3 Monaten Schmerzen so im Bauchbereich, meistens immer so rechte Seite. Mal tut es aber auch links weh. Rechte Seite. Oberbauchschmerzen haben Sie, oder? Ja, Oberbauch bis so rechte Seite. Okay. Können Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Ja, es sind so stechende Druckende Schmerzen. Nee, so mehr so Schmerzen. stechende Schmerzen. Keine Täglich. drückende, stechende Schmerzen. Kinder Schmerzen haben Sie. Okay. Ihre Schmerzen sind in rechte Oberbauch. Ja, Ja. okay. Wie sind Ihre Schmerzen aufgetreten? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Die waren mal so ein bisschen da in letzter Zeit, haben sie zugenommen. Ja, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal aufgetreten ist. Aber ich weiß, dass es jetzt in den letzten Wochen überwiegend da ist. Mal weg, mal da, aber in der Mehrheit häufiger da. Okay, verstehe ich. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wenn 1 sehr leichter und 10 sehr starke Schmerzen meint? Ich würde sagen, das ist so 4 bis 5. 4 bis 5. Okay. Sind Ihre Schmerzen abhängig von Essen oder Bewegung? Bewegungsabhängig sind die Schmerzen nicht. Nur wenn ich etwas zu viel gegessen habe, dann tut es mehr weh. Nach dem Essen verstärken Ja, Ihre Schmerzen. na, wenn ich sehr viel esse, nicht immer. Wenn ich nur eine Kleinigkeit esse, tut nichts weh. Aber wenn ich sehr viel esse, dann merke ich, das sticht dann schon mehr. Verstanden. Okay. Sind Ihre Schmerzen mit Atmen verschlimmernd oder verbessern? Atemabhängig nennen Sie, ob die Schmerzen atemabhängig sind. Ja. Nein, die sind nicht atemabhängig. Okay. Mhm. Okay. Haben Ihre Beschwerden sich im Laufe der Zeit verschlechtert? Ja, die sind stärker geworden. Ganz am Anfang waren die nur leicht, aber so in den letzten Wochen hat das an Intensität zugenommen. Das tut noch mehr weh. Frau Sommer, strahlen Ihre Schmerzen in andere Körperregionen aus? Nein, das nicht. Nicht. Früher, ja, hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, diese Schmerzen kenne ich von früher nicht. Haben Sie wegen dieser Schmerzen eine Medikamente eingenommen? Wie meinte das? Meinte Schmerzmittel? Ja, Schmerzmittel nehmen Sie. Schmerzmittel habe ich nicht eingenommen, nein. Waren Sie früher wegen dieser Schmerzen beim anderen Arzt? Nein, einen Arzt habe ich auch nicht aufgesucht bisher. Ertragen Sie momentan Ihre Schmerzen? Ja, die sind da. Mal sind die da, mal sind die nicht da, aber ich habe mich dran gewöhnt. Okay. Ja. Frau Sommer, gibt es bestimmte Auslöser, dass Ihre Schmerzen was genau? Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen? Nein. Ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, die kommen und gehen. Ich weiß Nachher. nur, wenn ich sehr viel gegessen habe, dass die Schmerzen mehr werden. Aber dass etwas die Schmerzen auslöst, kann ich jetzt nicht sagen, nein. Okay. Sind Ihre Schmerzen schubweise? Nein, nein. Oder? Wie meinen Sie das? Was heißt schubweise? Kommen, gehen. Kommt und wieder gehen Ihre Schmerzen. Sie meinen aber keine Kolik, oder? Ja. Die Kolik. kolikartige oder Nee. dauerhafte Schmerzen. Nee, das sind keine Koliken. Also, wenn die Schmerzen kommen, bleiben sie gleich. Das kann manchmal Stunden sein, das kann manchmal ein Tag sein. Dann geht es aber wieder weg. Verschlimmern Ihre Schmerzen nach besonders nach fettigen Essen? No. Nee, nur wenn ich viel esse. Das hat Nur nichts viel mit, essen. Okay. nur wenn ich viel esse. Das hat nichts damit zu tun, ob ich Fettiges esse oder ob ich Kohlenhydrate esse. Nein, nur wenn ich sehr viel esse, wenn die Menge zu viel ist. Okay, einverstanden. Okay. Frau Sommer, leiden Sie unter Fieber? Nee, Fieber habe ich nicht. Haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Haben Sie schon erbrochen? Nee, erbrochen habe ich auch nicht. Ist Ihnen übel? Nee, kann ich nicht sagen. Okay. Wie ist Ihr Appetit, besonders in letzter Zeit? Also, der ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber nicht sehr viel. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nein, weder noch. Ich habe schon immer 65 Kilo gewogen. Mhm. Okay. Okay. Haben Sie Atemnot? Nee, Atemnot habe ich nicht. Nur, wie gesagt, wenn ich sehr viel gegessen habe und die Schmerzen sind da, dann fällt mir das Atmen so ein bisschen schwer. Okay. Trinken Sie genug Wasser? Ja, ich trinke schon so 2 bis 3 Liter am Tag. Nein. Leiden Sie unter Verstopfung oder Durchfall? Nee, kann ich nicht sagen. Ich habe immer einen geregelten Stuhlgang. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, beim Wasserlassen habe ich auch keine Probleme. Okay. Leiden Sie unter Herzklopfen oder Herzrasen? Nee, das habe ich nicht. Okay. Haben Sie in Ihrem Stuhlgang Blut gesehen? Da. Nee, Blutbeimengung habe ich nicht gesehen, nee. Okay. Ja. Frau Sommer, leiden Sie unter chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Was bitte? Schilddrüsenunterfunktion oder? Okay. Also nee, Blutdruckprobleme habe ich nicht und Diabetes auch nicht. Und mit der Schilddrüse gab es auch keine Probleme. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nee, ich nehme eigentlich keine Medikamente ein. Bisher habe ich keine eingenommen. Okay. Wurden Sie operiert? Mir sind die Mandeln entfernt worden und der Blinddarm ist mal entfernt worden. Okay. Haben Sie Allergie gegen etwas oder Unverträglichkeit? Ja, ich habe eine Grasallergie, ja. So im Frühjahr, wenn die Gräser wachsen, dann habe ich Gräten. dagegen eine Allergie, aber sonst nicht. Okay. Wie sieht Ihre Allergie aus? Oh, da kriege ich schon große Probleme. Luftnot, Niesreiz und die Nase läuft und meine Augen werden rot. Das ist schon so typische Gräserallergie. Okay. Nehmen Sie da, okay. Haben Sie gegen Allergie eine Medikamente eingenommen in dieser Also, Zeit schon? ja, nee, meistens hat es nicht geholfen. Ich lasse immer so im Frühjahr eine Desensibilisierung machen. Okay. Frau Sommer, rauchen Sie? Ich habe mal geraucht. Momentan rauche ich nicht mehr. Ja. Haben Sie früher geraucht? Oder? Ja, so vor 10 Jahren habe ich aufgehört. Okay. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? 2 Das waren so ungefähr 10 Jahre. 10 Jahre. Wie viel Shuttle haben Sie geraucht Also damals? nicht viel. Ich habe eine Packung so 3, 4 Tage lang geraucht. Mhm. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nee, Alkohol habe ich nie getrunken, also selten, ganz selten. Okay, diese Frage ist nicht persönlich, sondern medizinische Fragen. Nehmen Sie Drogen? Oh, nein, nein, um Gottes Willen. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Naja, ich habe auch die dritte Impfung gehabt. Haben Sie alle Grundimpfungen erhalten? Sie meinen so kindliche Impfungen? Kindliche Impfungen, ja. Ja, die habe ich damals erhalten. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nee, wegen der Corona kann man ja gar nicht. Ich war auch nicht im Ausland. Leben Ihre Eltern noch? Naja, meine Mutter, die geht gut. Die hat mal mit Blutdruck ein bisschen Probleme, aber sonst geht es der sehr gut. Die ist so über 80 und hat momentan keine Probleme. Ihr Vater? Ja, mein Vater, der ist auch am Leben, der hat mal einen Schlaganfall gehabt und der ist ein bisschen pflegebedürftig und meine Mutter kümmert sich um sie, um ihn. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich. Ist Dem er geht auch es soweit gut. Der hat so ein bisschen Leberprobleme. Lebensprobleme? Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter, die ist aber schon längst erwachsen, außer Haus. Ist sie auch gesund? Sie ist gesund, ja. Okay. Frau Sommer, gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, Lebererkrankungen oder Krebs? Also Krebserkrankungen sind nicht bekannt, aber wie ich gesagt habe, bei meinem Bruder haben die was mit der Leber festgestellt. Ja, Frau Sommer, ich möchte für Sie kurz zusammenfassen. Ja, Sie haben seit 2, 3 Monaten rechte Seite, Oberbauch, verschlimmerte Schmerzen, Bauchschmerzen. Nach der ersten Sagen Sie doch rechtzeitige Oberbauchschmerz. Rechtsseitige Oberbauchschmerzen. Nach dem Essen sind Ihre Schmerzen verschlimmert. Sie geben 5 Intensitätspunkt für Ihre Schmerzen. Früher hatten Sie nicht ähnliche Beschwerden. In letzter Zeit hat ihr Appetit vermindert, Gelassen. Man sagt, der Appetit hat nachgelassen. nachgelassen. Nachgelassen. Sie haben keine Probleme Stuhlgang und Wasserlassen. Ja. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, meinen Sie, ich habe auch was mit der Leber, wie mein Bruder? Ja, zuerst körperliche Untersuchung. Zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen und dann möchte ich von Ihnen Blut abnehmen und Ultraschall durchführen. Ja. Nach Untersuchung und Labor Ergebnisse kann ich für Sie bestimmte Diagnose sagen. Aber ich habe noch eine Frage. Haben Sie in Ihrer Haut Verfärbung bemerkt? Nein, habe ich nicht. Okay. Schwer. Okay, von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Ja, nach der Untersuchung bespreche ich mit meinem Chefarzt Ihre über ihre Symptomen. Alles klar. Gibt es denn Okay. sonst noch Fragen? Ja. Leiden Sie unter Juckreiz zurzeit? Nee, Juckreiz habe ich momentan nicht. Haben Sie Sodbrennen? Nee, Sodbrennen habe ich auch nicht. Müssen Sie Hatten Sie einen Unfall gehabt? Unfall? Nee, kein Unfall. Haben Sie Völlegefühl? Nee, so richtig nicht. Nein, nein. Oder Blähungen, leiden Sie unter Blähungen? Nee, Blähung habe ich auch nicht. Müssen Sie Also, aufstoßen? nee, aufstoßen habe ich auch nicht. haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nee, weder noch. Haben Sie bemerkt, dass Sie, haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Unruhe, Nervosität, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Leistungsverlust gehabt? Nee, überhaupt nicht. Wie ernähren Sie sich, zum Beispiel vegetarisch oder Fleisch essen? Nee, ich versuche ausgewogen mich zu ernähren. Ah ja. Okay. Haben Sie in letzter Zeit zugenommen oder abgenommen? Nein, mein Gewicht ist die ganze Zeit gleich geblieben. Hallo Herr Oberarzt, haben Sie kurze Zeit? Ja, ich habe Kurzzeit, nicht Kurze kurze Zeit, Zeit. sondern Kurzzeit, Kurze ja. Zeit. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ja. Frau Barbara Sommer ist 58 Jahre alt und 1,72 Meter groß, Nee, 1,72 1,72 Meter. Meter Mm groß und 65 Kilogramm schwer. Frau Sehr Sommer gut. hat sich in unserem Krankenhaus wegen seit circa 3 Monaten rechtsseitige Oberbauchschmerzen vorgestellt. Bestehende, wegen bestehender Schmerzen. Bestehend. Bestellt. Wegen seit circa 3 Monaten bestehender Rechtzeitige Oberbauchschmerzen. Oberbauchschmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt. Und der Patient berichtet, dass die Schmerzen langsam aufgetreten seien. Langsam aufgetreten und progressiv sein. Und zunehmend sind, zunehmend progressiv, sagt man nicht im Deutschen, langsam begonnen und mit der Zeit stärker geworden Stärker sind. geworden. Okay. Stärker geworden sein. Zusätzlich gibt sie an, dass die Schmerzen nachdem Essen verschlimmer geworden sein. Ja, nach vielem Essen zunehmen oder mehr werden. Ja, nicht nach jedem Essen, sondern wenn sie viel isst, werden die Schmerzen mehr. Okay. Sie erwähnt, dass die Schmerzen auf der Schmerzskala 5 zu 10 seien. 5 von 10, sagt man. Ja, 5 von 10 sein. Ja. Die vegetative Anamnese äußere Appetitlosigkeit sind unauffällig. Mhm. Ja. Vorerkrankung, die Vorgeschichte war unauffällig, bis auf ja, Gräserallergie ist. Und sie sei wegen Appendektom, wegen Appendix und ja, Tonsillektomie. Ja. Sei wegen Appendix und Tonsillektomie operiert worden. Sei nee, Appendektomie das so. Und Tonsillektomie operiert worden. Nee, entweder sagen Sie Zustand nach Appendektomie und Tonsillektomie oder in der Kindheit sind die Mandeln entfernt worden und der Blinddarm ist draußen. Wenn Sie medizinisch sagen würden, dann sagen Sie Zustand nach Tonsillektomie und Appendektomie. Ja. Okay. Mhm. Ja. Zustand nach. Okay. Zustand nach. Sie trinke gelegentlich Alkohol und vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe sie Rauchen gestoppt. Vor 10 Jahren hat sie mit dem Rauchen aufgehört. Aufgehört. Stoppen heißt einfach nur zu dem Moment stoppen, kann aber wieder weitergehen. Wenn man sagt aufhören, heißt es nie wieder geraucht. Aufhören. Okay. In Familienanamnese gibt es keine, gäbe es keine Krebs und sein Vater leide an Schlaganfall, aber nicht. Schlaganfall. Nee, er leidet nicht. Ihr Vater hat einen Schlaganfall gehabt. Okay. Ja? Sein Vater habe... Ihr Vater, ne? Ist ja eine Dame. Ja. Ihr Vater. Ihr Vater, ne? Ja, okay. Ihr Vater habe Schlaganfall gehabt. Mhm. Ja. Ihre Mutter leide an... Bluthochdruck oder arterielle Hypertonie ist sehr schön. Ihr Bruder leide unter Leberkrankheit. Leberproblemen. Wir wissen nicht, was das für eine Krankheit ist. Unter Leberproblemen. Ja. Okay. Ihr Bruder leider an Leberprobleme, die kennen wir, ja, die wir nicht Namen kennen. Die wir nicht weiter benennen können. Benennen können. Ja. Sie habe eine Tochter, die auch gesund ist. Die anamnestische Angaben. Deuten am ehesten auf Leberprobleme, aber es ist, meiner Meinung nach ist es eine Raumforderung und ja, Raumforderung und was bedeutet das? Ja. Wo vermuten Sie die Raumforderung? Was soll das sein? Wo soll die Raumforderung sein? Unterleber Kapsel. In der Leber meinen Sie, in der Raumforderung. Okay, kann ja sein, na klar. Okay. Und vielleicht Gallenblasenentzündung. Ja, Gallenblasenentzündung passt nicht, weil eine Entzündung macht schon so Probleme wie Fieber, Schweißneigung, Schüttelfrost, dass man krank ist. Ja, Entzündung macht einen richtig krank. Das passt eher nicht dazu. Was man eher so vermuten könnte, wäre Gallenblasensteine, die manchmal solche Probleme machen können. Ja, aber das wären ja mehr so kolikartige Schmerzen, von daher passt es wiederum nicht. Ja. Ne? Aber das kann schon sein, dass es so in dem Bereich da ist. Gallenblase, das kann die Leber sein, das kann auch der Magen selber sein, vor allem wenn man viel gegessen hat. Es kann natürlich auch sein, dass die Bauchspeicheldrüse natürlich betroffen ist, dass da irgendein Problem ist, wir wissen es nicht genau. Ja. Jetzt müssen wir natürlich die ganzen Untersuchungen machen. Ne? Und Sie haben sie jetzt erstmal körperlich untersucht und dann haben Sie gesehen, ja, man kann die Leber nicht so richtig tasten. Ja, da ist nichts, was man so tasten kann. Aber teilweise ist der rechte Oberbauch ein bisschen druckschmerzhaft. Wenn Sie draufdrücken, tut es weh. So, jetzt haben Sie Blut abgenommen zusätzlich. Und Sie sehen im Blut, die Leberwerte sind alle erhöht, aber keine Cholestase. Mhm. Ja? Bilirubin ist nur ein bisschen erhöht auf 1,5, aber die Transaminasen sind hoch, aber keine Cholestase. Also die alkalische Phosphatase ist nicht erhöht. Okay. Ja? Und nur ein bisschen Bilirubin. Und was Ihnen aber auch noch auffällt ist, die Dame hat nur Thrombozyten von 50.000. Oh, 50.000. Mhm. Nicht so groß. Nicht so normal. Ne? Nicht so. Nicht im Normalbereich, deutlich erniedrigt. Ne? Ja. So, und jetzt müssen Sie gucken, was ist denn da los? Ja, jetzt haben Sie irgendwelche auffälligen Leberwerte. Und ja. Sie sehen, dass die Thrombozyten noch niedrig sind. So. Was würden Sie dann als nächstes machen jetzt bei ihr? Nächstes Blutausstrich. Ja. Richtige Thrombostopenie oder. Ja, wie kann man das testen? Mit Lupe unter. Ja. Das macht man nicht mit dem Ausstrich, sondern man macht mittlerweile eine andere Blutbildbestimmung. Man kann, wissen Sie, wie das Lösungsmittel heißt, wo man Blutbild untersucht? Man sagt, das rote Röhrchen beinhaltet das EDTA, ne, als Lösungsmittel. Ja, EDTA. Ja? Und wenn im EDTA niedrige Thrombozyten rauskommen, dann ja. Sagt man, sollte man Thrombozyten im Zitratröhrchen bestimmen. Ja. Ja? Und das reicht dann. Sie machen keinen Ausstrich. Man kann natürlich auch mikroskopisch sehen, ob da zum Beispiel irgendwelche Riesenthrombozyten gibt, die von der Maschine falsch erkannt werden oder ob da Verklebungen da sind, warum auch immer, und dass die dann einfach zu niedrig gezählt werden. Aber wenn Sie im Zitrat die Thrombozyten ja. bestimmen, haben Sie verlässliche Angaben. Haben Sie gemacht, aber die Thrombozyten sind weiterhin bei 50.000. Ja. Also das ist keine Pseudothrombozytopenie. Keine Pseudothrombozytopenie. Eine echte Thrombozytopenie. Ja. Okay. Gleichzeitig veranlasse ich Ultraschall, Bauchultraschall. Kontrolliere ich Leber und Milz, auch Pankreas. Mhm. Auch. Ja. Sind Sie jetzt auch? Machen wir den Ultraschall. Und was sehen wir da im Ultraschall? Die Leber, die ist ein bisschen vergrößert. Und das Echomuster ist so ein bisschen verschärft. Man sieht eine ziemlich unscharfe Oberfläche. Ja? Die ist nicht so glatt begrenzt, sondern die ist unscharf und die Oberfläche ist wellig, sagt man. Ja? Und das passt eher zu einer Leberzirrhose. Ja. Ja? Gut. Wenn ich jetzt sage, da besteht jetzt der Verdacht auf eine Leberzirrhose, was muss man dann machen in dem Falle? Hepatitis-Parameter kontrollieren, ja. Man sagt eine Hepatitis-Serologie machen. Hepatitis-Serologie. Ja. Kontrollieren. Gut. Ja. Sie haben es gemacht, das ist aber unauffällig. Sie hat keine virale Hepatitis. Keine virale Hepatitis. Und dann am häufigsten ist es alkoholische Hepatitis und fettige, non-alkoholische Hepatitis, denke ich. Ja, wie bezeichnet man denn die nicht-alkoholische Steatohepatitis? Nach der Anamnese. Wie bezeichnet man die? Wie ist der Name? Dafür hat man so Abkürzungen im Deutschen. Ja, falls Sie das mal irgendwie gehört haben, die nicht alkoholische Fettleber nennt man eine NASH, ja? NASH, NASH. Und eine alkoholische nennt man eine ASH, ASH, ASH. Ja? Also da die Patientin selten Alkohol getrunken hat, ja, ist es eine vermutlich nicht alkoholische Steatohepatitis. So. Jetzt haben Sie die Leber gesehen, die ist zirrhotisch umgebaut. Und dann gucken Sie sich die Gefäße an und dann fällt Ihnen auf, die Milzvene, die ist ziemlich weit. Ja? Ja. Und die Bauchspeicheldrüse ist aber sonst soweit unauffällig homogen, bisschen verfettet, aber keine Raumforderung. Und wenn Sie sich die Milz angucken, dann sagen Sie, was ist das denn? Die Milz ist riesig groß. Ja. Sie haben eine Milz, die ist 15 mal 6 cm groß. Okay. Ja? Milzvenenthrombose. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wie kommen Sie jetzt auf die Thrombose? Wenn Sie mir das begründen, akzeptiere ich das, aber nicht einfach nur raten. Sie meinen, weil das Gefäß jetzt so groß war, meinen Sie, dass das eine Thrombose sein soll? Oder weshalb? Okay, Pankreastumöre oder Ja, aber das Fingerdarm, na klar, das kann schon sein, aber da ist keine. Wenn man den Doppler da reinhält, sieht man, dass da drin Fluss ist. Da sieht man keine Thrombose drin. Ja? Also keine Milzvenenthrombose. Was ist aber der Grund, warum die Milzvene in dem Falle größer wird, wenn man sagt, Verdacht auf Leberzirrhose? Ja? Der Grund ist, durch den zirrhotischen Umbau, ja, entsteht ein viel zu hoher Widerstand für die Milzvene. Das Blut kann von der Milz nicht abfließen. Das staut sich zurück. Und dann wird aus der Milzvene ein größeres Gefäß. Und weil das Blut nicht abfließen kann, wird dann auch die Milz größer, die expandiert. Ja? Und wie kann man sich jetzt die Thrombozyten erklären? Warum sind die dann jetzt plötzlich niedrig? Ja, wegen Abbauen und... Ja. Wissen Sie, wie man diesen Begriff nennt? Oder dieses Erscheinungsphänomen nennt? Das ist der sogenannte Hypersplenismus. Hypersplenismus. Das bedeutet, dass durch eine Vergrößerung der Milz einfach nur Probleme entstehen. Ja? Ohne dass eigentlich eine Erkrankung da ist. Ja? Dieser Hypersplenismus kann Magenprobleme machen. Ja, vor allem nach dem Essen, weil das liegt ja direkt am Magen. Es kann auch zum Abbau der Thrombozyten führen oder manchmal auch zu einer, ich sage mal, sekundären Thrombozytopenie. weil die Milz einfach zu viele Thrombozyten zurückhält. Ja, es ist keine richtige Thrombozytopenie, das ist eine sekundäre infolge des Hypersplenismus. Ja, also jetzt haben wir sozusagen die Ursache der Probleme der Schmerzen für die Patientin geklärt. Die Patientin hat im Rahmen der Leberzirrhose und im Rahmen des Hypersplenismus funktionelle Beschwerden. Wenn der Magen zu voll ist, dann drückt es auf die Milz und auf die Leber und das macht dann die Schmerzen. Ja? Jetzt wissen wir nur nicht, die Patientin sagt, sie trinkt keinen Alkohol, wir haben keine virale Hepatitis gesehen. Wir vermuten, dass das wahrscheinlich eine NASH ist, eine non-alkoholische Steatohepatitis. Aber wenn man eine Leberzirrhose sichern will, was muss man machen? Genetische Faktoren auch. Ja, genetische kann man machen, aber die einfachste Methode, wie man eine Veränderung in einem Organ nachweisen will, ist eine Biopsie, eine Probeentnahme. Punkt Biopsie. Biopsie oder Punktion, ne? Leberbiopsie, sagt man. Ja? Und der Pathologe guckt sich das an und kann uns dann sagen, was da los ist. Er wird bei einer NASH sagen, ja, portale, was weiß ich, Verfettungen teilweise, zirrhotischer Umbau mit Umgestaltung der Gallenwege, der Venen oder der Arterien, Arteriolen, die man da sieht, im mikroskopisch. Ja? Aber das ist die einfachste Methode. Wissen Sie, wer sowas hier in Deutschland macht, wer für die Leberabklärung zuständig ist? Welche Abteilung, welche Mediziner das Ganze so abklären? Gastroenterologie für ja, die Gastroenterologen. Ja, es gibt spezielle Hepatologen noch, aber die Gastroenterologie ist dafür zuständig. Ja? Jetzt haben Sie sozusagen alle Vorarbeit geleistet und die Patientin hat bisher davon nichts gewusst. Sie hat nur gesagt, dass der Bruder Leberkrankheiten hat, Leberprobleme hat. Welche wissen wir nicht? Ja? Vielleicht ist das auch eine familiäre Disposition, sagt man, ja. Und da haben Sie dann recht, dass Sie dann sagen, wenn bei Ihrem Bruder ein Leberproblem ist, bei ihr auch, dann sollte sie eine genetische Untersuchung durchführen lassen. Ja? Und jetzt eine andere Frage, kann man die Thrombozyten irgendwie verbessern? Ja, wenn, der, das, wenn die Milz sehr vergrößert, ist, können wir einfach Splenektomie führen. Ja, kann man machen. Aggressiv. Das wäre wahrscheinlich sehr aggressiv. Heutzutage will man nicht so gerne operieren, schon gar nicht für solche Sachen. Wie kann man aber sonst auch die Milz ein bisschen tot machen, sage ich mal? Wie kann man die Milz in der Funktion ein bisschen einschränken? Da gibt es so Möglichkeiten, die man manchmal so überlegt. Ja? Milzbestrahlung. Ne? Man kann die Milz manchmal bestrahlen, radioaktiv, und dann schrumpft sie und dieser Hypersplenismus-Effekt, der wird dann weniger. Ja? Nur wenn das gar nicht anders geht, dann zuletzt eine Splenektomie, eine Operation machen. Aber bei 50.000 Thrombos würde ich die Milz auch nicht bestrahlen und auch nicht operieren. Das ist nicht so schlimm erstmal. Ja. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn die Thrombozyten so unter 20.000 fallen. Ne? Bis dahin muss man erstmal gucken, was ist da los. Und da die Leber sich nicht erholen wird, ist das natürlich ein Problem für die Frau, die ist gerade mal 58. Und da muss man mal schauen. Ja? Wenn man jetzt sagt, eine Leberzirrhose, würden Sie sich denn mit 58 damit zufrieden geben? Was kann nämlich bei einer Leberzirrhose in der Leber noch entstehen? Ja, Leberzirrhose kann wie eine virale Hepatitis auch ein hepatozelluläres Karzinom auslösen. Ja? Im Ultraschall kann man das sehen, manchmal findet man sie auch nicht. Heutzutage sagt man, man sollte vielleicht noch ein MRT von der Leber machen, um zu gucken, ob da tatsächlich ein HCC enthalten ist oder nicht. Ja? Und was man auch noch macht, wenn jetzt die Milzvene groß ist, was würden wir dieser Dame noch empfehlen, vor allem mit den Thrombozyten von 50.000? Ja, für 50.000. Ja. Blut verdünnen, verzeichnen. Okay. Wir sagen, sie sollen nicht Blutverdünne einnehmen und ja. Ja, sehr gut. Und Unfall wonach, oder ja, muss man schwierige Arbeit. Sehr gut. Und ja. Worauf, was könnte bei Leberzirrhose und vor allem, wenn die Milzvene groß ist, welche Gefahr besteht noch? Ja, wahrscheinlich ist durch die Leberzirrhose auch die Pfortader ein bisschen eingeschränkt. Und dann entsteht natürlich ein Stau in der Pfortader und das führt dann dazu, dass sogenannte Ösophagusvarizen entstehen können. Ja. Und dann muss man sagen, die Patientin braucht auf jeden Fall eine ÖGD, eine Magenspiegelung, damit man sehen kann, ob relevante Ösophagusvarizen da sind, die bluten können. Und wenn man dann irgendwelche ja, relevanten Varizen sieht, dann werden die sofort ligiert, sagt man. Ja. Der Gastroenterologe sagt, alles, was gefährlich ist, kann bluten und dementsprechend werden die abgebunden, dass sie dann absterben. Ja? Daran muss man dann denken in dem Fall. Also Leberzirrhose alleine, das Problem ist damit nicht beseitigt. Sie sehen, da kommt ein Problem nach dem anderen. Jetzt kam die Frau nur mit Bauchschmerzen und jetzt muss sie sich gefallen lassen, dass sie noch eine Magenspiegelung braucht, dass man noch eine Leberbiopsie braucht und dass man ihr sagt, sie muss aufpassen, dass sie sich nicht verletzt, dass sie sich den Bauch nicht irgendwo stößt, dass sie mit dem Fahrradfahren vorsichtig sein soll, wenn sie nämlich aufs Lenkrad oder so fällt, dass die Milz einreißen kann und so weiter und so weiter. Ja? Das Problem klar? Verstanden den Zusammenhang? Einverstanden. Okay. Aber gut. Ja, nach dem Biopsie können wir richtige Diagnose, richtige Gründe feststellen. Ja. Die Ursache kann man nur mit der Biopsie klären. Ob das jetzt eine Ash ist oder ob das eine Nash ist oder ob das doch vielleicht eine andere Sorte von Leberzirrhose ist, wissen wir nicht. Ja? Und das wird natürlich der Pathologe aus der Biopsie erklären können. Ja? Gut. Vielen Dank.